So nach dem Kongress des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas sind beim Verehr den Genossen Kim Jong-un Glückwunsch-Telegramme und Briefe von den Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kreise und Freundschaftsorganisationen vieler Länder eingegangen. Unter ihnen sind der Vorsitzende der Provinzleitung Westpolt der KP Norwegens, der Vorsitzende des Verbandes der Werktätigen der Bereiche Landwirtschaft, Lebensmittel und Naturumwelt der Mongolei, der Generalsekretär des Zentralen Leitungsrates des Transportgewerkschaftsverbandes Indonesiens, der Vorsitzende der Union der Gewerkschaftsverbände der Primorsko-Region der Russischen Föderation, der Generalsekretär des Autonomen Gewerkschaftsverbandes Senegals, der Vorsitzende der Slowenisch-Koreanischen Freundschaftsgesellschaft, der gemeinsame Vorsitzende des Afrikanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017. In den Telegrammen und Briefen beglückwünschten sie Genossen Kim Jong-un auf das Herzlichste und gaben ihrer Überzeugung Ausdruck, dass der 8. Kongress des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas zu einem Anlass dazu wird, eine epochemachende Wende auf dem tatkräftigen Marschweg der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas für den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates einzuleiten.